Oder wer ist denn dieser, der euch eine Heerschar wäre, die euch helfen sollte, außer dem Alabama? Die Ungläubigen befinden sich nur im Trug.